psychologische Fragen dann relevant werden, wenn es in einer Art zu einem Scheitern kommt. Also entweder ganz persönlich, wenn irgendwas in einem selbst nicht mehr so funktioniert, wie man sich das gedacht hat und erwartet hat, und dann überlegt, was ist da los, oder vielleicht eine Psychotherapie macht. Und bei Gesellschaftskritik ist es auf eine Art so ähnlich, wenn man da feststellt, die Argumente und Gedanken, die man Leute als Kritik hinsagt, werden von denen nicht aufgenommen, und eine vernünftige Kritik stößt da auf keinen guten Boden. Und dann überlegt man sich auf eine ähnliche Art auch, warum ist das, warum funktioniert das nicht so, wie man sich das denkt, mit der Agitation, mit der kritischen Intervention. Und das ist halt eine Tatsache, die irgendwie festzustellen ist. Also das kennen Leute, die Gesellschaftskritik an andere herantragen, dass sie damit scheitern, dass Leute eher Ideologien anhängen, als sich eine vernünftige Kritik an der Gesellschaft zu eigen zu machen, dass die Leute eher dazu neigen, sich gegenseitig das Leben noch schwerer zu machen, als es ohnehin ist im Kapitalismus, statt zu einer vernünftigen Kritik überzugehen und die Gesellschaft etwas netter, etwas menschlicher einzurichten. Und die eine Rolle, die Psychologie dabei spielt, hatte ich ja schon angedeutet, dass man sich mithilfe der Psychologie und hier in der Reihe insbesondere mithilfe der Psychoanalyse fragt, warum denken Leute so, wie sie denken, und warum gibt es gesellschaftliche Phänomene in der Art, die sich nicht einfach durch rationales Handeln und bewusstes Denken erklären lassen und auch nicht durch objektive gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten. Und eine andere Rolle, die Psychologie dabei auch spielt, und das ist die andere Hälfte der Reihe, zu der es auch zwei Vorträge gibt, ist, dass Psychologie dabei selbst auch zum Gegenstand von Kritik gemacht werden muss. Weil Psychologie einerseits in der bestehenden Gesellschaft ja auch darauf abzielt, die Leute weiter zu optimieren und noch produktiver zu machen. Und andererseits ja auch ein Erklärungsmuster für viele anbietet und ihnen mit mehr oder weniger Nachdruck nahelegt, sich eher das eigene Scheitern psychologisch zu erklären, sich gesellschaftliche Phänomene eher psychologisch zu erklären, zu psychologisieren, statt sich zu fragen, wo sind in der Gesellschaft objektive Gründe dafür, dass man selbst scheitert, objektive Gründe dafür, dass andere Leute leiden, dass es Konflikte und Probleme gibt. Draußen liegen Flyer aus zu der Reihe, da findet ihr die vier weiteren Veranstaltungen. Auf die nächste Veranstaltung will ich nochmal gezielt hinweisen. Das ist der Film Work Hard, Play Hard, der sich mit modernen Arbeitsverhältnissen beschäftigt und also sozusagen in den Bereich fällt Kritik an der Psychologie, insbesondere Kritik der Arbeits- und Organisationspsychologie und wie die heute in den beruflichen Arbeitskontext Einzug hält. Dann zu dem Vortrag. Ja, auch von mir. Schön, dass ihr heute gekommen seid, an diesem sonnigen Tag, in diesem kalten Raum, um euch den Vortrag über die Wahnmachen, also das handelt sich ja um die Montagsmahnwachen, eine Adoleszenzkrise des völkischen Protests anzuhören. Eingeladen haben wir dafür Tom Uhlich. Er ist aus Frankfurt gekommen, nicht aus Berlin, wie wir angekündigt haben. Aber er hat an der International Psychoanalytic University in Berlin als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Und außerdem, wodurch wir auf ihn gekommen sind, ist, dass er einen Artikel geschrieben hat zu dem Thema, über den er auch den Vortrag hat, in der Zeitschrift Freie Assoziation, Zeitschrift für psychoanalytische Sozialpsychologie, das im Dezember 2015 rausgekommen ist. Und dieses ganze Heft dreht sich um das Thema konformistische Rebellion. Da geht es einmal um die Bewegung Pegida und auch das Phänomen der FPÖ und den anderen längeren Beitrag hat Tom Ulich da drin, das ist halt der über die Montagsmahnwachen. Und das ist ja in Halle so eine spezielle Geschichte, dass diese Montagsmahnwachen hier viel länger als an vielen anderen Orten stattgefunden haben und jetzt nochmal in dem letzten Winter auch so ein Auftrieb irgendwie bekommen haben, also mehr Zulauf von Leuten auch. Gab es ja dann auch Gegenproteste wöchentlich dagegen. Also mir schien das so ein bisschen, dass das wie so eine Art lokaler Pegida-Ersatz hier in Halle war. Und deswegen fanden wir das halt relevant, da nochmal diese ganze Sache aus psychoanalytischer und gesellschaftskritischer Sicht zu hinterfragen. Und außerdem ist es ja auch noch so, dass jetzt hier bei den Wahlen, bei den Landtagswahlen sich gezeigt hat, dass halt ein relativ großes Potenzial von Leuten da ist, die solchen Meinungen irgendwie anhängen und dass es also weiterhin, obwohl die Montagsmahnwachen jetzt vielleicht etwas an Bedeutung verloren haben, trotzdem sehr wichtig ist, sich mit diesen Themen, die da behandelt werden, auseinanderzusetzen und sie zu kritisieren. Und deswegen soll jetzt der Vortrag stattfinden. Bitte schön. Danke. Ja, und danke euch für die Einladung und für die coole Veranstaltungsreihe, die ihr gemacht habt. Das klingt alles total spannend. Vielleicht nur kurz vorneweg. Also die Veranstaltung wird aufgezeichnet von Radio Korax. Und das heißt, wenn wir danach ins Diskutieren kommen oder so, wenn ihr da irgendetwas sagt oder irgendetwas nicht gerne im Internet hättet von dem, was ihr gesagt habt, ich weiß nicht, vielleicht weil ihr. Okay. Ich hatte befürchtet, dass man dann vielleicht Straftaten ankündigt und dann landen die im Internet. So. Okay. Also werdet ihr eh nicht aufgenommen. Genau, ja, als ihr mich angefragt habt, ob ich zu den Montagsmahnwachen referieren kann, dachte ich erst so, das ist doch schon längst erledigt. Das gibt es doch gar nicht mehr. Warum sollte man sich das dann überhaupt noch angucken? Erst dann im weiteren Verlauf ist mir dann das Licht aufgegangen, dass als du mir geschrieben hast, Julian, dass es die in Halle sehr wohl noch gibt und die sehr aktiv sind und sich jeden Montag hier treffen und dass es hier anscheinend ein ganz virulentes Problem ist, was einfach wöchentlich passiert. Ich habe mich damals, als ich diesen Artikel geschrieben habe, und auf diesem Artikel wird auch maßgeblich dann mein Vortrag beruhen, als ich diesen Artikel geschrieben habe, waren die Montagsmahnwachen eigentlich schon bundesweit relativ erledigt. Also dieses Phänomen war damals schon im Zerfall begriffen. Das hat sich dann, das war dann zum Teil noch so ein randständiges Kuriosum, so am Rand von Pegida, die auch immer zeitgleich dann montags eben laufen, haben die in manchen Städten noch stattgefunden. Und dann sind die so zerfasert in die ganzen Einzelanliegen, die da vertreten waren. Also dann gab es dann sowas wie den Marsch gegen Chemtrails, der stattgefunden hat. Es gab den Sturm auf den Reichstag von den Leuten, die gerne Reichsbürger sein möchten. Und es gab dann noch eine große Veranstaltung, wo eben viele Elemente von diesen Montagsmahnwachen aufgegangen sind. Und das war im Winter 2014 bei dem sogenannten Friedenswinter, wo das eigentlich zum letzten Mal geklappt hat, wirklich bundesweit groß zu agitieren, auch Leute von der Linken und ATTAC dafür zu begeistern, da mitzulaufen. Und seitdem ist das alles so bundesweit, anscheinend nicht in Halle, so ein bisschen versickert. Und ich glaube aber, dass es trotzdem sinnvoll sein kann, sich diese Montagsmahnwachen nochmal anzuschauen oder sich zu vergegenwärtigen, was da passiert ist. Zum einen, weil das eine sehr frühe Formation war unter dem, was wir jetzt so unter neurechten völkischen Bewegungen kennen. Und zum anderen, weil eben, denke ich, dieser Protest in vielerlei Hinsicht ideologisch und organisatorisch Pegida präfiguriert hat. Also dass Pegida, die dann ja zunächst erst in viel weniger Städten dafür viel massierter aufgetreten sind, also die Montagsmahnwachen waren zu ihrem Höhepunkt in 90 deutschsprachigen Städten vertreten, zum Teil auch einfach nur standen dann da 5 oder 10 Leute rum, zum Teil waren es mehr, aber diese Massendemonstration, die Pegida zu Wege bringt, das hat eigentlich nie so richtig bei denen geklappt. Aber dennoch glaube ich, dass eben ideologisch und organisatorisch die Montagsmahnmachen Pegida in vielerlei Hinsicht präfigurieren und deshalb das sinnvoll ist, sich die nochmal anzuschauen, gerade wenn wir den Mustern von konspirationistischem Antisemitismus und Antiamerikanismus nachgehen, in Pegida und anderen neurechten Bewegungen, sogenannten neurechten Bewegungen wie der AfD oder der FPÖ, dann kann man da, glaube ich, mit dem Blick auf den Montagsmahnwachen etwas in seiner Reinform beobachten, was jetzt sich bei Pegida und so weiter eher latent Bahn bricht. Oder da muss man schon genauer hinschauen, um das zu sehen. Ich wusste nicht so ganz, als ich nochmal den Vortrag durchgegangen bin, ob das vielleicht zu voraussetzungsreich ist, was ich hier gemacht habe. Jetzt habe ich diese Broschüre in die Hand bekommen, die ihr, glaube ich, auch alle auf einem Sitzen liegen habt. Immer wieder Montags, super Titel. In der Broschüre steht eigentlich so viel drin von dem, was ich heute erzählen werde, dass ich da eigentlich keine Bedenken habe, dass ihr da irgendwie nicht wisst, worüber ich rede. Also oder man allzu viel erklären muss. Aber dennoch, wenn jetzt irgendwelche Begrifflichkeiten kommen oder so, ich komme eher aus der Theorietradition psychoanalytischer Sozialpsychologie, das operiert nur mit ganz bestimmten Begriffen und so. Wenn es da irgendwas gibt, was euch total unklar ist, dann unterbrecht mich einfach und fragt einfach direkt nach. Oder wenn ihr auch was diskutieren wollt, wir müssen auch nicht am Schluss diskutieren. Wenn ihr gerne etwas diskutieren wollt, auf einen Punkt genauer eingehen möchtet, oder wollt, dass ich darauf genauer eingehe, dann sagt das einfach. Und genauso, wenn es irgendwie langweilig ist und ihr das eh schon alles kennt und gerne gleich zum Diskutieren kommen möchtet, dann brecht mich einfach ab und wir werden darüber diskutieren. Genau, also was ist Pegida und den Montagsmahnmachen eigentlich gemein? Ich würde sagen, dass ihnen eine Modernisierungsfeindlichkeit gemein ist, welche sich gegen die Bürokratisierung staatlicher Prozesse, die Individualisierung von Lebensstilen und den Abstraktionsgrad kapitalistischer Wertschöpfung zielt, sowie ein manichäisches Weltbild, welches eine völkische Einheit des gesunden Menschenverstandes einer zersetzenden Fremdgruppe gegenüberstellt. Beide Gruppen, die Mahnmachen wie Pegida, verfolgen eine Strategie der Querfront, welche keine Parteien mehr kennen will, sondern nur noch Deutsche, und bauen erfolgreich auf den neu gewonnenen Möglichkeiten sozialer Netzwerke, um jene Deutsche zu rekrutieren. Der Versuch, linke und rechte Politik zu nivellieren, einzuebnen, welcher im Begriff des besorgten Bürgers zu sich kommt, scheint dabei den Montagsmahnwachen in der öffentlichen Wahrnehmung besser gelungen zu sein als Pegida. Ähnlich dem Umgang mit dem hiesigen Ableger von Occupy Wall Street wurde die politische Unterbestimmtheit der Mahnwachenproteste gerade von etablierten Gruppierungen, die sich selbst auf der Seite gesellschaftlicher Emanzipation verorten, wie etwa der Linken oder Attac, als Möglichkeitsraum verstanden. Also dadurch, dass sie das nicht so ersichtlich war, welches Anliegen die überhaupt hatten, warum die sich ja jeden Montag treffen, dass sie kein Programm ausgearbeitet hatten, was ähnlich zu der zur deutschen Version von Occupy war. Die vermeintliche politische Naivität der Protestierenden, wie ihre Beharrlichkeit, und diese Beharrlichkeit ist in Halle anscheinend besonders groß, galt diesen etablierten linken Gruppen als Aufforderung zur Intervention und Partizipation. Während der geschlossene rechtspopulistische Charakter der Pegida unmittelbar evident wurde, In der Demagogie gegen eine Überfremdung des Deutschtums und ihre rassistisch motivierten Islamkritik brachte Pegida eine scheinbare Klarheit politischer Frontenbildung zurück, die jedoch wieder zu flimmern beginnt, wenn der Blick auf das Geschehen abseits der spärlichen offiziellen Verlautbarung gelenkt wird. Der Blick gelenkt wird auf die Redebeiträge, die Spruchbänder und Protestschilder, die Parolen, die gerufen werden, und die in den sozialen Medien geteilten Beiträge. So sind etwa bei Pegida sehr zentralen Motiv der sogenannten Lügenpresse Momente der Mahnwachen aufgehoben, dem Gegensatz zur rassistischen Inferioritätsunterstellung, also der Glaube eben, der rassistische Glaube, dass andere Menschen minderwertiger sind, Also diese Motive in Pegida, die sozusagen in Abgrenzung, oder nicht in Abgrenzung, sondern mit dieser rassistischen Inferioritätsunterstellung gemeinsam gleichzeitig auch eine imaginierte Allmacht des verdinglichten Gegners annehmen. Und damit eben in der Tradition regressiver Kapitalismuskritik stehen, welche durchaus auch Teile der Linken affizieren kann. Beispielsweise ist bei Pegida, wird man genauso wie bei den Protesten der sogenannten besorgten Eltern immer wieder darauf stoßen, dass sie dann sowas sagen wie, das ist schon schlimm, dass die ganzen Ausländer zu uns kommen, aber oder dass wir jetzt dieses Gender Mainstreaming haben, aber es muss ja gegen die Leute gehen, die das planen und durchführen, also gegen das Gutmenschentum und so weiter, die dann auch wieder so als Gruppe ausgemacht werden, die anscheinend unglaublich politisch mächtig ist. Also im Glauben dieser besorgten Eltern regieren ja Feministinnen Deutschland und haben sowieso die kompletten Universitäten übernommen. Das heißt, einerseits gibt es da immer diese rassistische Abwertung, aber andererseits gibt es auch irgendwie einen ganz, ganz mächtigen Gegner, der irgendwo außerhalb von einem steht und gegen den man eigentlich auch vorgehen muss. Mit dieser Beobachtung soll der Rassismus von Pegida nicht als Oberflächenerscheinung verharmlost werden, sondern lediglich der Blick auf ein weiteres Element der neurechten Bewegung gelenkt werden. Ein Element, das im Kontext von Pegida ständig mitklingt, sich bei den Mahnwachen jedoch lautstark artikuliert hat. Die nationale Selbstversicherung und Schuldabwehr mittels pathisch-projektiver Entledigung negativer Selbstanteile in der Verschwörungstheorie. Die Montagsmahnwachen für den Frieden bildeten sich im März 2014 infolge der Absetzung des ukrainischen Ministerpräsidenten Viktor Janukowitsch und der nachfolgenden Annexion der Krim durch Russlands Streitkräfte. Die Teilnehmerinnen der Mahnwachen befürchteten, die Krisenpolitik der NATO könne Europa in einen Krieg mit Russland verwickeln. Weiter befeuert wurden dann die Proteste, als im Juli desselben Jahres, 2014, Israel in Reaktion auf die Ermordung dreier israelischer Jugendlicher und den kontinuierlichen Raketenbeschuss durch die Hamas die Operation Protective Edge startete. Die pro-palästinensische Sache wurde zu einem Kernanliegen der Mahnwachen und Israels Interessen wie die der NATO als imperialistische Aggression gedeutet. Unter dem Banner des Friedens versammelten sich vor allem politische Dilettantinnen, die sich von den etablierten Institutionen, insbesondere der Bundesregierung, nicht repräsentiert fühlten. Neben diesen Dilettanten, die dann das erste Mal zum Teil mit Politik irgendwie überhaupt in Berührung gekommen sind, gab es da auch professionelle Agitatoren, wie zum Beispiel Jürgen Elsässer, Andreas Popp oder Ken Jebsen. Die Glaubwürdigkeit der einenden Maxime antimilitaristischer Kritik muss meines Erachtens allerdings in Zweifel gezogen werden. Erfolgt sie doch einseitig an den westlich konnotierten Konfliktparteien USA und Israel, sowie auch Deutschland, insofern es als vermeintlich gehöriger Zulieferer dieser Staaten wahrgenommen wird. Also Deutschland steht immer in der Kritik, sobald davon ausgegangen wird, dass sie jetzt einfach nur die Interessen von USA und Israel exekutieren. Das gemeinschaftsstiftende Moment dieser Bewegung ist weniger ihr zur Schau gestellter pazifistischer Habitus als die Identifikation allen Übels mit US-amerikanisch und israelisch konnotierter Politik, welche in der Verschwörungstheorie zu ihrem dämonisierenden Ausdruck gelangt. Wenige Proteste können für sich beanspruchen, derart vielen Variationen von Verschwörungstheorien ein Forum geboten zu haben, wie die Montagsmahnwachen. Vertreten waren 9-11-Truther, die glauben, das New Yorker World Trade Center sei von wahlweise dem amerikanischen Geheimdienst oder dem Mossad gesprengt worden, so ganz sicher sind sie sich da noch nicht. Es gab Reichsbürger, die Deutschland für ein besetztes Land halten, mit dem juristischen Status einer GmbH, Chemtrail-Kritikerinnen, die in Kondensstreifen von Flugzeugen giftige Chemikalien zur Kontrolle der Bevölkerung wittern, Impfgegnerinnen, die genau das Gleiche von Impfstoffen vermuten und dergleichen mehr. Sie alle eint die Lust an der Verschwörung, der Glaube, eine sinistre, bösartige Fremdgruppe lenke im Geheimen die Geschicke der Welt, sowie die Assoziation dieser Gruppe mit den USA und Israel. Denn Vertreter vor allem über die Kontrolle des Finanzkapitals, genauer des Zinsgeldsystems in Anführungszeichen, ihre Handlungsmacht ausüben würden. Geprägt ist diese Sichtweise von einem Geschichtsverständnis, das weder Kontingenz, also Unsicherheiten, noch Dialektik kennt. Die Komplexität des Weltgeschehens wird auf die Interessen weniger Akteure reduziert. So fantasiert Lars Mehrholz, der Anmelder der ersten Montagsmannwache, in einem Interview. Zitat Mehrholz: Woran liegen alle Kriege in den letzten 100 Jahren? Und was ist die Ursache von allem? Und wenn man das alles ein bisschen auseinanderklamüsert und guckt genauer hin, dann erkennt man im Endeffekt, dass die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, das ist eine Privatbank, dass sie seit über 100 Jahren die Fäden auf diesem Planeten zieht. Zitat Ende. Der hier konstruierte und, ich meine, möchte sehr beliebte Kausalnexus, auf den Mann machen sehr beliebte Kausalnexus, entbehrt jeder spielerischen Handhabe von Verschwörungstheorien, welche etwa in belletristischen Werken wie Echos, also von dem kürzlich verstorbenen Umberto Eco, Der Friedhof von Prag oder dem Foucault'schen Pendel oder so, das sind ganz tolle Romane, oder von Scheer und Wilsons Illuminatus-Trilogie gelingt. Also das sind so Beispiele für Literatur, die überborden mit Verschwörungstheorien, wo immer wieder aussehen wird, es gibt noch eine Geheimgruppe, die wird von wieder einer Geheimgruppe gelenkt und das muss alles aufgeschlüsselt werden und es macht einfach unglaublich viel Spaß, das zu lesen. Also da merkt man, glaube ich, auch, wie viel Attraktivität es haben kann, sich so ein System auszuhacken. Allerdings ist der Unterschied eben zu diesen künstlerischen Werken, dass sich bei den Montagsmannwachen die Absurdität des Gedankengangs nicht als solche ausweist, sondern vorgibt, über einen verschleierten Sachverhalt aufzuklären, der eben nur ein bisschen auseinanderklamüsert werden müsste. Falsche Behauptungen, wie die bei der FED handelt es sich um eine Privatbank, welche zudem alle Kriege der letzten 100 Jahre zu verantworten habe, also es wird auch ein sehr schuldentlastender Moment, weil, wie wir wissen, hat Deutschland nicht wenige dieser Kriege zu verantworten. Das ist natürlich leichter auszuhalten, wenn es die FED eigentlich war. Diese Aussagen werden im Kontext der Mahnwachen auffallend häufig pseudowissenschaftlich plausibilisiert. Wie Jörg Lau im Zuge der verschwörungstheoretischen Spekulationen, die nach 9-11 einsetzten, konstatiert, verrät die verschwörungstheoretische Mentalität sich durch ihre übermäßige Folgerichtigkeit. Ihre Theorien sind viel kohärenter als die Wirklichkeit und lassen keinen Raum für Fehler, Zufälle oder Zweideutigkeiten. Was allerdings nicht, also die Absurdität dieser Theorien, also beispielsweise, dass die FED irgendwie alle Kriege zu verantworten hat, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele von diesen Vorstellungen gesellschaftlich hochgradig anschlussfähig sind. Es gibt eine Studie von Oliver Decker, das ist so Meinungsumfrageforschung, Einstellungsforschung, wo er zum Beispiel festgehalten hat, dass 47% aller befragten Deutschen in der Aussage übereinstimmen, die US-Amerikaner sind daran schuld, dass wir so viele Weltkonflikte haben. Also die Hälfte der Deutschen sind davon überzeugt, dass eben die Mehrzahl der Konflikte von den USA maßgeblich getragen wird. Der Überprüfung dieser Theorien, Verschwörungstheorien, anhand von Gütekriterien nomothetischer Wissenschaften, also positivistischer, rationaler Wissenschaften, dieser Überprüfung halten diese Theorien nicht stand. Was ihre Glaubwürdigkeit unter Anhängerinnen jedoch nicht einschränkt, stehen doch diese Wissenschaften selbst unter Verdacht, Teil der Verschwörung zu sein. Obgleich die Unverrückbarkeit und vermeintliche Omnipotenz, also das Allmachtsgefühl oder das Gefühl, alles erklären zu können durch diese verschwörungstheoretischen Wahrheiten oder diesen verschwörungstheoretischen Wahrheitsanspruch, obgleich diese Unverrückbarkeit und Omnipotenz der Skepsis entbehrend, die Bestandteil jeder ernstzunehmenden Wissenschaft ist, gibt die Kritik an ihr doch Fragen auf, die auch den wissenschaftlichen Status von ideografischer Forschung betreffen, also beispielsweise ideografischer Forschung, wie es die Psychoanalyse ist, also interpretativer Sozialforschung. Muss sich vom positivistischen Standpunkt aus auch eine metapsychologisch informierte Psychoanalyse selbst wie eine Verschwörungstheorie ausnehmen? Also wir wissen, in der Psychoanalyse geht es immer darum, dass einen interpretativen Sprung zu wagen von dem, was wir eigentlich vor uns haben. Wir gehen immer davon aus, ein Symptom eine Äußerung, eine Fehlleistung weist eigentlich auf etwas ganz anderes hin, was wir uns eben konstruieren müssen. Das heißt, es gibt schon eine Ähnlichkeit zur Verschwörungstheorie, wo praktisch auch immer was dahinterliegendes, ja, also es gibt eine dahinterliegende Wahrheit, die wir noch entschlüsseln müssen. Das heißt, da ist erstmal irgendwie so eine Ähnlichkeit. Ich glaube, dass die Diskussion dieser Problemstellung, also was jetzt denn der Unterschied ist zwischen so einer interpretativen Sozialwissenschaft und der Verschwörungstheorie, dass die Diskussion dieser Problemstellung dazu beitragen kann, das Wesen der Verschwörungstheorie zu erhellen. Während, um jetzt bei dem Beispiel der Psychoanalyse zu bleiben, sich die Psychoanalyse als Erfahrungswissenschaft konstituiert, in deren Theorie noch die immanenten Prinzipien des Gegenstandes aufgehoben sind, überschreibt die Verschwörungstheorie deduktiv die Phänomene selbst. Also der Unterschied ist praktisch bei der Psychoanalyse oder interpretativer Forschung, nehmen wir die Phänomene zum Ausgangspunkt, um dann zu einem Konstrukt zu gelangen, was eben in, wie Freud sagen würde, in bedeutsamer Beziehung zum Material steht. Andersherum, die Verschwörungstheorie hat ihr Konstrukt bereits und versucht sich daran, damit die Welt zu erklären. Also es gibt die Verschwörungstheorie und die wird auf die Phänomene herunterdeduziert. Das heißt, das geschlossene Weltbild kann auch nicht mehr von Empirie, von Tatsachen erschüttert werden. Gelangen also in der Psychoanalyse oder der Metapsychologie die psychischen Erscheinungen in ihrer höchsten Abstraktionsstufe auf den Begriff, nämlich eben in dem Konstrukt. So unternimmt die Verschwörungstheorie den Versuch, die höchste Abstraktionsstufe selbst wieder zu verdinglichen, also in dem Fall Gesellschaft zu verdinglichen. Als Gesellschaftstheorie ohne Gesellschaftsbegriff ist sie darauf angewiesen, unverstandene Wirkmächte auf konkrete Träger zu projizieren, deren Treiben zumeist als überzeitlich hypostasiert wird. Wir haben das jetzt in einem Beispiel gehört, die FED macht das seit 100 Jahren, die Zionistinnen machen das schon viel länger und die Illuminati gibt es seit den Pyramiden so ungefähr. Der Selbstanspruch, die Wahrheit hinter den Erscheinungen zu dekouvrieren, offenbart sich aber mit der Identifizierung dieser Trägergruppe vollends als eine als Skepsis getarnte Demagogie. Tobias Jecker zufolge, dessen aufschlussreiche Studie antiamerikanische und antisemitische Stereotype nach dem 11. September untersucht, ihm zufolge setzen sich verschwörungstheoretische Welterklärungen aus Versatzstücken antisemitischer Ideologie zusammen und geben auf diese Weise lediglich vor, die Welt verständlicher zu machen. Bei den von ihm analysierten Bildern, also er schaut sich verschiedene Bilder an, welche durchweg im Zusammenhang der Mahnwachen reproduziert werden, handelt es sich um neue Varianten altbekannter Deutungsmuster, nach denen die Juden in verschwörerischer Weise das Weltgeschehen manipulieren. Dieser gefährliche Mythos bricht sich unterschiedlich chiffriert Bahn mit ungehemmter Freimütigkeit, etwa bei dem Dauerredegast und ideologischen Führer der Mahnwachen Ken Jebsen. Demzufolge in den USA 25-30%, Zitat Ken Jebsen, der reichsten Familien des Landes jüdische Roots, Zitat Ende, haben. Deren, Zitat, Hobby Israel ist und deren Lieblingssport im Schlachten von Arabern besteht und die uns über die US-Regierung in Kriege führen. Zitat Ende. So mannigfaltig, so vielseitig die Spielarten des Konspirationismus der Verschwörungstheorie auch sind, denen während den Mahnwachen eine Bühne geboten wurde. In letzter Instanz verweisen sie strukturell oder offen ausgesprochen stets auf eine jüdische Weltverschwörung mit den USA und Israel als Hauptsitz. Nicht einmal Pegida ist vor dem Vorwurf sicher, Teil der Verschwörung zu sein. Gemeinsam mit dem Verschwörungstheoretiker Gerhard Wisniewski denunziert Jebsen die Vereinigten Staaten als, Zitat, Strippenzieher eines inszenierten Kampfes der Kulturen, von dem dann eben Pegida ein Teil sei. Also Jebsen zufolge ist Pegida von den USA eingesetzt, um hier einen Kampf der Kulturen ins Rollen zu bringen. Elsässer, der Pegida offener gegenübersteht als Jebsen, stellt seinerseits klar, dass, Zitat, wir niemals eine Politik unterstützen würden, die sich gegen den Islam als solches richtet, sondern immer nur gegen den Islam, gegen die Islamofaschisten à la ISIS, die im Solde Washingtons und Tel Avivs agieren. Also er dreht den Wahnsinn eigentlich um sich dann bei Pegida irgendwie heimisch fühlen zu können. Also, ja. Also der Mann gibt eine ziemlich auflagenstarke Zeitschrift raus, ja, das ist schon abenteuerlich. Aber ebenso abenteuerlich sich diese Behauptung auch ausnehmen, über ihre gesellschaftliche Anschlussfähigkeit darf sich keine Illusion machen, wenn ich Gefahr laufen will, ihre Bedrohlichkeit zu verkennen. Laut einer Forsa-Umfrage glaubte 2003 rund ein Fünftel der befragten Deutschen, dass die US-Regierung die Anschläge vom 11. September selbst in Auftrag gegeben haben könnte. Diese konspirationistischen Deutungsmuster sind weder auf den Mahnwachen entstanden, noch lässt sich hoffen, dass sie mit diesen Gleistern verschwinden. Vielmehr ist ihre Geschichte eng mit verdinglichender Kapitalismuskritik verknüpft, die in der Vernichtung des vermeintlichen Angreifers ihr Heil ausmacht, damit eben, so auch der Titel der Zeitschrift, konformistisch rebelliert. Der Kritik kapitalistischer Verhältnisse die projektive Entledigung ihrer Zumutung vorschiebt. Also anstatt die kapitalistischen Verhältnisse anzugreifen, werden die ganzen Zumutungen, die das abstrakte System tagtäglich auferlegt, eben auf eine vermeintlich konkrete Gruppe projiziert, die dann eben auch, und das ist in letzter Instanz dann immer das Ziel, vernichtet werden kann. In diesem Licht affilieren die Montagsmahnwachen für den Frieden nicht nur Traditionen des völkischen Protests, sondern durchaus auch regressive Elemente vorangegangener Friedensbewegungen, also in deren Tradition sie sich auch stellen. Nach Moshe Postone tendieren bestimmte Formen antikapitalistischen Denkens dazu, den Kapitalismus nur in den Erscheinungsweisen seine abstrakten, nur in den Erscheinungsweisen, das ist das wichtigste Wort, seine abstrakten Dimensionen wahrzunehmen. Während seine konkrete Dimension als das Natürliche oder ontologisch-menschliche begrüßt wird, das vermeintlich außerhalb der kapitalistischen Gesellschaft steht, also das Abstrakte, die ganze Finanzwelt und so weiter, das wird als der Kapitalismus wahrgenommen, aber was der Handwerker, der brave Handwerker mit seinen eigenen Händen herstellt, das ist natürliche Arbeit, ist sozusagen diese konkrete Dimension wird nicht mehr als mit dem Kapitalismus verbunden wahrgenommen. Diese besondere Denkform wird vom Kapitalismus selbst produziert. Die ideologische Trennung von Gebrauchs- und Tauschwert kombiniert in der im Nationalsozialismus gängigen Unterscheidung von schaffender Arbeit und raffendem Kapital, also genau das, was wir gerade hatten, die Arbeit, die etwas herstellt, ehrlich sein soll und eben dem Kapital, was einfach nur an sich rafft. Erstere, die schaffende Arbeit wird im Kapitalismus enthoben und etwa in der Nostalgie vormoderner Produktionsverhältnisse verklärt. Also das haben wir zum Beispiel bei den Nazis von der NPD und so weiter, ist ganz viel von einem echten Landleben die Rede und so weiter, wo man praktisch sich wünscht, in vormoderne Produktionsverhältnisse zurückzukommen. Während die schaffende Arbeit, die raffende Arbeit, die sogenannte, das raffende Kapital, wiederum einer als konkret imaginierten Trägergruppe zugeschlagen wird. Zitat Postone: Zwei der verschiedenen Spielarten dieser Verdinglichung, die in den letzten 150 Jahren eine beachtliche Kraft entwickelt haben, sind die Identifikation des globalen Kapitals mit der britischen und später amerikanischen Hegemonie und seine Personifizierung in den Juden. Während das antisemitische Ressentiment im Nachkriegsdeutschland infolge von Aufklärungsbemühungen demokratisierender Kräfte im öffentlichen Raum weitgehend als verpönt galt, erlebte der Anti-Amerikanismus im Kontext der Proteste gegen den Vietnamkrieg, also die Friedensbewegung, gerade in der antikapitalistischen Linke neuen Aufschwung. Der Siegermacht wurde nun vielfach vorgeworfen, die Verbrechen der Nationalsozialisten zu wiederholen. Diese Gleichsetzung folgt nach Postone eine Akzentverschiebung in der Auseinandersetzung mit deutscher Vergangenheit. Antisemitismus wurde hier weniger als zentraler Aspekt, sondern als Randerscheinung des Nationalsozialismus verstanden. Und der Holocaust tendenziell zugunsten einer Lesart des nationalsozialistischen Deutschlands als kapitalistischer Polizeistaat mit aggressiven imperialistischen Ambitionen marginalisiert. Also der Holocaust wurde praktisch Dem Holocaust wurden vor allem ökonomische Motive unterstellt. Es wurde sozusagen davon ausgegangen, dass wir es hier mit einer besonders aggressiven Art des Kapitalismus in Deutschland zu tun haben, in Deutschland in der NS-Zeit, und der Holocaust sozusagen die Begleiterscheinung davon gewesen sei. Das Diktum von Max Horkheimer, dass wer über den Kapitalismus nicht reden wolle, über den Faschismus auch zu schweigen habe, wurde in der Ineinsetzung beider Herrschaftsformen, Kapitalismus und Faschismus, bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Mit der Einebnung nationalsozialistischer Besonderheiten, namentlich der konstitutiven Rolle des modernen Antisemitismus, wurde der Boden zu einem meist nicht offen, aber strukturell antisemitischen Anti-Amerikanismus geebnet. Also dass antisemitische Stereotype wie der Griff nach der Weltmacht, die Kontrolle über alle Finanzzentren oder der ritualisierte Kindsmord hier ihren Ausdruck wieder ihren Ausdruck finden konnten, eben in der Verschiebung auf das anti-amerikanische Ressentiment. Genau, also es wird praktisch vorgeworfen, ja, oder der Kurzschluss funktioniert praktisch folgendermaßen: Wenn wir annehmen, dass Nazi-Deutschland doch eigentlich nur eine besonders aggressive, imperialistische Form des, Kapitalismus ist, dann ist der Schritt eben auch nicht mehr weit zu sagen, ja, aber das kapitalistische Land par excellence sind doch die USA, und die machen ja jetzt auch so viel Imperialismus, die verüben eigentlich genau dieselben Verbrechen wie Nazi-Deutschland. So, das ist sozusagen der Kurzschluss, womit man dann nicht mehr die Besonderheit, eben die Besonderheit, die der konstitutive, für Nazi-Deutschland konstitutive, eliminatorische Antisemitismus eben nicht mehr zur Kenntnis genommen wird als ein solcher. Nach Jecker werden anti-amerikanische Deutungen im medialen Mainstream offenbar als völlig legitime Form der Kritik betrachtet. Er untersucht da so Spiegelcover und über die Jahre hinweg, und das, also ein ganz, ganz manifester Anti-Amerikanismus, sehr evident, und das ist völlig im medialen Mainstream, also gar kein Problem, anti-amerikanisch zu sein. Insbesondere die Angst vor einer kulturellen Überfremdung, der sogenannten Amerikanisierung, artikuliert das nationalchauvinistische Ressentiment kultureller wie moralischer Überlegenheit, welche sich gerade bei globalen Konfliktlagen immer wieder zu aktualisieren scheint. Angesichts der besorgniserregenden Mobilisierung völkischer Gefühle innerhalb der Proteste gegen den NATO-Doppelbeschluss Anfang der 1980er Jahre konstatierte beispielsweise Wolfgang Port: Hier ist nichts ungefährlich, also wir reden über die Friedensbewegung der 80er Jahre. Nicht mal die Begeisterung für den Frieden. Schon gar nicht, wenn die Friedensbegeisterung eine deutsch-nationale Erweckungsbewegung katalysiert. Also er kritisiert praktisch, dass, dass die Friedensbewegung damals in den 80er Jahren gegen den NATO-Doppelbeschluss bereits das völkische Ressentiment der angeblichen kulturellen Überlegenheit und moralischen Überlegenheit gegenüber den Vereinigten Staaten in sich getragen hat und artikuliert hat. Ich denke, angesichts der Zeit, damit wir noch genug zum Diskutieren haben, überspringe ich mal einen Teil darüber, wie die Agitation von den Montagsmahnwachen funktioniert oder funktioniert hat. Wir können dann mal gerne noch drüber sprechen. Ich glaube, sollten wir genug Zeit zum Diskutieren haben. Und komme zu der Frage: Was ist eigentlich der psychische Gewinn von diesem Antisemitismus und Anti-Amerikanismus, der sich im völkischen Denken vereinigt? Also was haben die Leute davon, warum machen die das? Das ist sozusagen eine Fragestellung, die sehr prägend ist für die Herangehensweise der psychoanalytischen Sozialpsychologie. Das ist genau wie Konrad schon in der Einführung gesagt hat, man fragt sozusagen danach, auf welche psychischen Strukturen treffen die gesellschaftlichen Verhältnisse, dass bestimmte Sachen für Leute attraktiver werden. Also warum ist es zum Beispiel attraktiver für so viele Leute, sich mit irgendwie schlechter Lohnarbeit zu arrangieren, als, ich weiß nicht, Gewerkschaftsproteste oder sowas zu machen? Das ist jetzt nicht die große revolutionäre Perspektive, aber wäre doch zumindest etwas, als sich das so über sich zu ergehen lassen. Aber das wäre sozusagen die Frage, also warum, wie Adorno sagt, den subjektiven Ursachen der objektiven Irrationalität nachzugehen. Also zu schauen, wie kann das eigentlich sein, dass sich die objektive Unvernunft, das ganze Leid, was nicht mehr sein müsste, wie kann das sein, dass das von so vielen mitgetragen wird oder dass sie das mittragen, dass sie für ihr eigenes Verderben kämpfen, als ging es um ihr Heil. Das ist so eine typische Frage für psychoanalytische Sozialpsychologie. Worin liegt also der psychische Gewinn? Schuler mit Wolkow gelangt in ihrer Untersuchung des Antisemitismus in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts zu dem Schluss, dass dieser in Verbindung mit einem extremen Nationalismus dazu diente, die Identitätskrise von Menschen zu lindern, die sich im Übrigen von allen Elementen der deutschen Gesellschaft und den Wortführern des deutschen Staates isoliert, abgelehnt, ja verachtet fühlen. Das war ein Zitat von Wolkow. Also sie guckt sich an, welche Funktion im 19. Jahrhundert der Antisemitismus in Deutschland hat. Also sie macht da so eine Diskursanalyse. Antisemitismus sei zu einem kulturellen Code geworden, der die Funktion hatte, unterschiedliche ideologische Positionen, die unverbunden waren und häufig einander ausschlossen, unter einen Hut zu bringen. Gleichzeitig verhalf er, der Antisemitismus, gesellschaftlich ausgeschlossenen Gruppen, welche Wolkow bei ihrer Untersuchung im Blick hat, zu einer Art negativen Identität. Die Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden korrespondierte eine narzisstische Aufwertung über die Teilhabe an dem nationalen Kollektiv. Dieser psychische Gewinn konnte eingestrichen werden, ohne die Risiken der Einforderung politischer Ziele auf sich zu nehmen, ohne die kränkenden Herrschaftsformen direkt anzugreifen. Zitat von Rolf Pohl: An der Stelle des Aushandelns sozialer Interessenkonflikte tritt die Beseitigung des Schadens, den angeblich ein böser Geist der Gesellschaft zufügt, durch die Vernichtung des Bösen und seiner Repräsentanten. Auch wenn Wolkow um die historischen Grenzen ihrer Arbeit weiß, also eine historische Studie, die eben zeitlich begrenzt ist, auch wenn sie darum weiß, ist doch die Nähe der von ihr untersuchten Form des Antisemitismus zum konspirationistischen Antisemitismus der Montagsmahnwachen augenfällig. Eben der eigenen, gesunden Gemeinschaft eine personalisierte, zersetzende Kraft gegenüberzustellen, in deren Verwerfung erst die eigene Identität gründet. Jedoch wird in der Verschiebung der psychischen Bedeutung von Antisemitismus nach dem Holocaust der Zeitkern in Wolkows Analyse evident. Im Rechtsnachfolgestaat des Dritten Reiches ist dem Modernen ein sekundärer Antisemitismus hinzugetreten, dessen Funktion es ist, eine beschädigte nationale Identität zu restaurieren und der damit im Zeichen der Schuldabwehr steht. Es wird angestrebt, die negative Symbiose mit den Jüdinnen und Juden zu lösen, den Schuldzusammenhang, welcher konstitutiv der nationalen Identität eingeschrieben ist, abzuwehren. Nach Dandine ist für Deutsche wie für Juden das Ergebnis der Massenvernichtung zum Ausgangspunkt ihres Selbstverständnisses geworden, eine Art gegensätzlicher Gemeinsamkeit. Seit ihrer Gründung ist die Bundesrepublik von ständigen Debatten um den Status dieses Ausgangspunktes begleitet. In der Diskussion um die Wehrmachtsausstellung, den sogenannten Historikerstreit, der Kranzniederlegung von Kohl und Reagan am Soldatenfriedhof von Bitburg, das war ein Soldatenfriedhof, wo SS-Soldaten begraben waren und die haben es dann sozusagen darüber die Hände geschüttelt, so zur Versöhnung. In der Diskussion um diese ganzen Ereignisse fanden in jüngerer Geschichte wiederholt geschichtsrevisionistische Positionen ungehindert Eingang in den öffentlichen Diskurs. Heute gehören Guido Knopps Dokumentationen, welche die Schuld an Krieg und Holocaust personalisierend einer kleinen Führerklicke zuschreibt, oder sympathieheischender Kitsch wie Nico Hoffmanns Unsere Mütter, Unsere Väter zum festen Bestandteil des Abendprogramms öffentlich-rechtlicher Fernsehsender. Das Verlangen nationaler Selbstreinigung sucht nach positiven Bezugspunkten in der Vergangenheit und entledigt sich seiner Schuld in der Gegenwart, indem es die eigenen Verbrechen denjenigen zuschreibt, an denen diese verübt wurden. Auf den Mahnwachen wird abermals das Unternehmen angegangen, eine positive nationale Identität zu errichten. In der manichäistischen Spaltung der Welt können moralische Überlegenheitsgefühle mobilisiert werden, welche vom Eingeständnis deutscher Schuld bedroht werden. Das Originäre, also das was ihnen eigen ist, das originäre Moment der Montagsmahnwachen liegt wohl in dem Versuch begründet, diese paranoide Kampfabwehrhaltung in einem exaltiert ausufernden Bilderstrom neu zu legitimieren. Also diesen ganzen Bildern von Verschwörungen, die da eben ausufernd vor sich hingeistern. Da sich das Ressentiment nicht mehr ungebrochen artikulieren kann, die Verfolger schon auf der Fährte sind, werden unentwegt neue Ausdrucksmöglichkeiten erfunden. Konnte dieser wild gewordene Verbalismus mit Hilfe einer Gruppe von Führern gerade noch in gesellschaftsfähigen Bahnen gehalten werden, offenbart sich, würde ich sagen, mit dem Zerfall der Mahnwachen, also in diese ganzen Einzelanliegen mit den Chemtrails und den gegen die Mainstream, Gender Mainstream und gegen die Besetzung Deutschlands durch und den, die Abschaffung der Deutschland GmbH, in den Zerfall in diesen ganzen Einzelanliegen, da offenbart sich, möchte ich sagen, der pathische Charakter der Montagsmahnwachen, der, als das Ganze noch irgendwie massierter aufgetreten ist, unter einer bestimmten Anleitung durch Führer wie Jepsen und Elsässer stand, da noch irgendwie gesellschaftsfähigen Ausdruck gehabt hatte. In der stillen Post der Mahnwachen wurden die realitätsverzerrenden Züge des Gerüchts über die Juden verstärkt. Konstatiert Ernst Simmel, Zitat Simmel, der einzelne Antisemit ist kein Psychotiker, er ist normal, muss dieser Einschätzung einer ernsten Prüfung unterzogen werden, tendiert der Antisemitismus in diesem Fall doch nicht nur zum Muster der Erklärung weltgeschichtlicher Vorgänge, sondern droht sämtliche Lebensbereiche zu affizieren. Also es ist sozusagen ein Kriterium von Simmel zu sagen, der Antisemit ist nicht wahnsinnig, man kann mit ihm ein normales Gespräch führen, das ist so das Kriterium, also man kann mit ihm ein normales Gespräch führen, außer das Gespräch kommt unvorsichtigerweise auf die Juden oder auf Israel zu sprechen. Und ich denke, dass diese Einschätzung teilweise wirklich eine, das muss man gucken, ob das da überhaupt stimmt, weil bei vielen Leuten oder von den Sachen, die sie posten, von dem, wie sie auf den Mahnwachen agieren, den Schildern, die sie halten, wird der Gang zum Arzt, zum Standesamt, zur Bürgerbude, der Blick in den Himmel, die Zeitung, die sie lesen, die Stimmung, in der man sich befindet, hinter all diesen ganzen ganz alltäglichen Phänomenen, wittert der paranoische Verschwörungswahn das Wirken einer sinistren Fremdgruppe. Also es sind eben nicht mehr nur die Finanzmärkte und Israel, sondern es ist, wenn ich mein Kind zum Arzt zum Impfen bringe, es ist irgendwie die Medizin, die ich nehme, es ist die Zeitung, die ich lese, es ist, sind die Wolken am Himmel, die auch meine Stimmung beeinflussen. Das heißt, dieser Wahn, der irgendwie von den Führern da einigermaßen noch da zusammengehalten worden ist, droht, oder das denke ich, wird in dem Zerfall offensichtlich, dass er schon immer irgendwie da war, dieses Ausufernde. Mit dieser Allumfassendheit des Verschwörungswahns bildet er verzerrt die Totalität gesellschaftlicher Verhältnisse ab, welche unbegriffen diese Wahnbilder hervorbringen. Auch wenn dieser Wahn wohl nicht im klinischen Sinne pathologisch ist, also den Leuten ist eigentlich kein Leidensdruck anzusehen und Alltagstauglichkeit kann man denen auch weitgehend bescheinigen, scheint bei vielen ein normales Gespräch nur mehr bedingt möglich. Steht selbst das Wetter unter Verdacht, von den Rothschilds kontrolliert zu werden, ist die Grenze der noch gesellschaftsfähigen Konversation schnell erreicht. Erklärungswürdig bleibt, warum sich trotz dieser umfassenden Realitätsverzerrung eine Masse bilden konnte, die von etablierten politischen Gruppierungen wie der Linken oder TAK in weiten Teilen ernst genommen wurde und einen politischen Ausdruck finden konnte, also die irgendwie auf der Landkarte waren und nicht einfach als Verrückte abgetan wurden. Es scheint, als ob die Einschätzung von Simmel, der einzelne Antisemit verliere erst, wenn er zum Bestandteil einer Masse wird, gewisse Eigenschaften, die die Normalität ausmachen, in diesem Fall zu revidieren ist. In der führergelenkten Masse gelingt es den Konspirationisten, den Verschwörungstheoretikerinnen, der Mahnwachen erst einen sozialverträglichen Ausdruck ihres Anliegens zu finden. Wie Freud, Zitat, in all den Bindungen an mystisch-religiöse oder philosophisch-mystische Sekten und Gemeinschaften den Ausdruck von Schiefheilung mannigfaltiger Neurosen zu erkennen meinte, kann hier von einer Schiefheilung psychotischer Regungen gesprochen werden. Innerhalb der führergelenkten Masse ist eher eine Zunahme des Realitätsbezugs und nicht, wie man wie sonst die Theorie ausgeht, eine Abnahme des Realitätsbezugs, ist eher eine Zunahme des Realitätsbezugs zu verzeichnen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Anschuldigungen gegen NATO, CIA, Israel und Mossad, also eben den Anschuldigungen, die dann die den Weg dann in die offizielle Publikation auf die Website und so weiter, in den Forderungskatalog geschafft haben, dass diese Anschuldigungen nicht genauso einer apathischen Projektion folgen. Nur flottiert, also wechselt diese Projektion im Ausdruck der Masse nicht mehr frei. Sie haftet nicht mehr jedem Objekt der Alltagswelt an. Die Integrationsleistung, welche die Agitatoren der Mahnwachen für den Frieden vollbringen, war dabei stets prekär. Nach rund einem Jahr ist ihr Versuch an seinen inneren Widersprüchen zerrissen. In den Zerfallserscheinungen, jetzt dem Marsch gegen Chemtrails oder dem Sturm auf den Reichstag, lässt sich ausmachen, welche Anstrengungen es bedurfte, diese Masse zusammenzuhalten. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde sie von anderen, Anführungszeichen, reiferen Bewegungen wie Pegida abgelöst, deren Objekt des Hasses persistiert, also überdauert. Wobei man sich da auch fragen kann, Paradebeispiel ist Katrin Oertel, die dann auch irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, dass es doch nicht die Ausländer sind, gegen die man jetzt hetzen muss, sondern die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung und die da auch so ein bisschen changiert. Aber Pegida ist da irgendwie, scheint da konsistenter zu sein oder wird zumindest auch als konsistenter wahrgenommen. Die Mahnwachen lassen sich, und das ist ja der Untertitel von dem Vortrag, auf den ich nur ein ganz kleines bisschen eingehe, die lassen sich mit dem Bild meines Erachtens der Adoleszenzkrise beschreiben. Nach Rolf Pohl besteht eine der zentralen Herausforderungen der Pubertät in der Verarbeitung von jugendtypischen Krisen des Narzissmus, der eine erhebliche Verstärkung erfährt und dazu führt, dass das jugendliche Selbstwertgefühl für Außenstehende kaum berechenbar zwischen extremen Minderwertigkeitsgefühlen und Größenwahn hin und her pendelt. Die Teilnehmerinnen der Mahnwachen changieren zwischen dem paranoischen Kleinheitswahn, noch in allen Lebensbereichen einer fremden Macht ausgeliefert zu sein und dem Allmachtsglauben, die Wahrheit dieser Macht durchschaut zu haben und sie vernichten zu können. Wie in der Adoleszenz wechseln die Objekte des Hasses beständig, jedoch können sie aufgrund ihrer Strukturähnlichkeit, nämlich eben die Strukturähnlichkeit ist, dass sie letztlich immer auf eine antisemitische Verschwörungstheorie hinweisen, aufgrund ihrer Strukturähnlichkeit können sie von Agitatoren fixiert werden. Jene Strukturähnlichkeit liegt in ihrer Funktion, für die Abwehr begründet, sich negative Selbstanteile zu entledigen, indem sie anderen zugeschrieben werden, die vernichtet werden können. Ich schließe mit einem Zitat von Horkheimer und Adorno aus der Dialektik der Aufklärung. Anstatt der Stimme des Gewissens hört es, das Subjekt, Stimmen. Anstatt in sich zu gehen, um das Protokoll der eigenen Machtgier aufzunehmen, schreibt es die Protokolle der Weisen von Zion den anderen zu. Okay, das war jetzt erstmal mein Vortrag. Und dann können wir jetzt diskutieren.